Der Mann, von dem ich erzählen will, hieß Charlie Mears. Er war der einzige Sohn einer Witwe und wohnte im Norden von London. Jeden Tag kam er in die City, wo er bei einer Bank arbeitete. Er war 20 Jahre alt und voll hoher Bestrebungen. Vor allem dachte er, sich durch Gedichte einen unsterblichen Namen zu machen. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu gekommen war, dass er mir sein unbegrenztes Vertrauen geschenkt hatte. Jedenfalls war ich dazu verurteilt, still zu sitzen, während er mir Gedichte vorlas. Hunderte und Aberhunderte von Versen. Dazu umfangreiche Bruchstücke von Dramen, die dereinst die Welt erschüttern sollten. Er reimte Herzen auf Schmerzen, Liebe auf Triebe und glaubte fest, dass diese Wörter noch nie zuvor gereimt worden seien. Die klaffenden Lücken in seinen Dramen füllte er mit hastigen Entschuldigungen und Erklärungen aus und stürmte weiter. Er sah alles, was noch dazukommen sollte, so klar und deutlich vor sich, dass es für ihn so gut war, als sei es schon da. Ich fürchte, seine Mutter ermutigte seine Bestrebungen nicht sonderlich. Wusste ich doch, dass ihm zu Hause eine Ecke seines Waschtisches als Schreibtisch diente. Hingegen hatte ich ihn vielleicht allzu sehr ermutigt. Denn eines Abends kam er zu mir, aufgeregt, mit glühenden Augen. Bitte, lieber Herr Kipling, würden Sie mir... Könnte ich wohl hier bleiben und heute den ganzen Abend bei Ihnen schreiben? Ich werde Sie nicht stören, wirklich nicht. Bei meiner Mutter habe ich keinen Platz. Was ist denn los? Ich habe eine Idee im Kopf, aus der ich die herrlichste Geschichte machen könnte, die je geschrieben wurde. Bitte lassen Sie mich hier schreiben. Eine großartige Idee. Ja, es war unmöglich, einer solchen Bitte zu widerstehen. Ich machte ihm also einen Tisch zurecht. Er nahm sich kaum die Zeit, mir zu danken, und stürzte sich unverweilt in die Arbeit. Eine halbe Stunde lang kratzte die Feder ohne Unterbrechung, dann seufzte Charlie und fuhr sich durchs Haar. Das Kratzen wurde langsamer, von immer häufigeren Strichen unterbrochen und hörte endlich ganz auf. Die schönste Geschichte der Welt wollte nicht herauskommen. Das sieht jetzt alles so furchtbar blödsinnig aus. Und vorher im Kopf, da kam es mir doch so schön vor. Wie kommt das bloß? Ja, vielleicht fühlen Sie sich heute nicht aufgelegt. Oh doch! Aber wenn ich dieses Zeug ansehe... Na, lesen Sie mir doch mal vor, was Sie geschrieben haben. Er las. Und das war grauenvoll. Bei jedem besonders schwülstigen Satz hielt er inne, ein Zeichen des Beifalls erwartend. Gerade auf diese Sätze war er besonders stolz. Wissen Sie, ich kürze meine Sachen nicht gern. Ich glaube, man könnte kein Wort auslassen, ohne den Sinn zu verderben. Übrigens finde ich es, wenn man es vorliest, viel besser. Charlie, Sie leiden an einer weit verbreiteten Krankheit. Legen Sie das Ding beiseite. Versuchen Sie es nach einer Woche nochmal. Ich will es aber jetzt gleich machen. Was halten Sie von der Geschichte? Tja, ich kann schlecht nach einer halbfertigen Sache urteilen. Erzählen Sie mir doch die Geschichte, so wie Sie sie im Kopf haben. Charlie erzählte. Und in seiner Erzählung kam alles heraus, was er sorgfältig vermieden hatte, schriftlich auszudrücken. Es war ohne jeden Zweifel eine ganz ungewöhnliche Idee. Wie kam es nur, dass er nicht bemerkte, dass dies etwas ganz anderes war als seine sonstigen Einfälle? Ich hörte ihm mit wachsendem Staunen zu. Es wäre unsinnig gewesen, diese Idee in seinen unfähigen Händen zu lassen, während ich eine ganze Menge hätte daraus machen können. Ich finde die Idee recht gut. Aber Sie würden vorläufig nichts damit anfangen können. Vielleicht würde ich... Können Sie meine Idee brauchen? Wollen Sie sie haben, Herr Kipling? Ich wäre stolz darauf. Wir wollen ein Geschäft machen. Ich werde Ihnen 5 Pfund für die Idee geben. Oh, das ist unmöglich. Unter Brüdern, wissen Sie, wenn ich Sie so nennen darf. Und als Mann von Welt kann ich so etwas nicht annehmen. Behalten Sie die Idee, wenn sie Ihnen gefällt. Ich habe noch eine Unmenge anderer. Betrachten Sie es als eine reine Geschäftssache unter Männern von Welt. Für 5 Pfund können Sie sich eine Unmenge von Gedichtbüchern kaufen. Geschäft ist Geschäft. Sie können sich darauf verlassen. Ich würde diesen Preis nicht bieten, wenn ich nicht überzeugt wäre. Ja, wenn Sie es so betrachten. Die Gedichtbücher hatten offenbar das Geschäft entschieden. Es wurde also abgeschlossen mit der Bedingung, dass Charlie von Zeit zu Zeit, je nach Belieben, zu mir kommen sollte, um weiter zu erzählen. Er sollte einen eigenen Schreibtisch bei mir haben und das unbestreitbare Recht, mich mit seinen sämtlichen Gedichten und Gedichtfragmenten zu beglücken. So, Charlie, jetzt erzählen Sie mir mal, wie sind Sie eigentlich zu dieser Idee gekommen? Sie ist von selbst gekommen. Ja, aber Sie haben mir doch eine Menge Dinge über den Helden erzählt, die Sie nur irgendwo gelesen haben können. Ich komme nicht zum Lesen. Außer hier bei Ihnen. Sonntags bin ich den ganzen Tag auf dem Rad oder ich rudere auf der Themse. Aber stimmt denn irgendwas nicht mit meinem Helden? Sie sagen, er fuhr mit Seeräubern. Wie lebte er eigentlich? Er war am Unterdeck dieses Schiffes, von dem ich Ihnen erzählt habe. Was war das für ein Schiff? Eins mit Rudern. Und die See spritzt durch die Ruderlöcher. Und die Ruderer sitzen bis an die Knie im Wasser. Zwischen den beiden Reihen der Ruderer läuft eine Art Bank. Und ein Aufseher mit einer Peitsche geht auf der Bank hin und her und passt auf, dass die Leute arbeiten. Woher wissen Sie das? Das ist so in der Geschichte. Oben läuft ein Tau, das an dem Oberdeck hängt, damit sich der Aufseher festhalten kann, wenn das Schiff schlingert. Wenn er das Tau verfehlt und zwischen die Ruderer fällt, dann müssen Sie sich denken, lacht mein Held. Und wird dafür gepeitscht. Er ist natürlich mit Ketten an sein Ruder geschlossen. Mit Ketten? Ja, mit einem eisernen Gürtel, der ihm um den Leib geht und an seiner Bank festsitzt. Und mit einer Art Handschelle um sein linkes Handgelenk, die ihn an das Ruder kettet. Er ist im Unterdeck, wo nur die schlimmsten Verbrecher hingebracht werden. Und das einzige Licht, das dorthin kommt, fällt durch die Luken und die Ruderlöcher. Können Sie sich nicht vorstellen, wie das Sonnenlicht zwischen der Ruderstange und dem Loch durchblinzelt und mit dem Schiffe hin und her tanzt? Doch, doch, ich kann das schon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wieso Sie sich das vorstellen können. Wie sollte es denn anders sein? Passen Sie auf. Die langen Ruder auf dem Oberdeck werden von 4 Mann auf jeder Bank gezogen. Auf dem Deck darunter von 3 und auf dem alleruntersten von 2. Ja, Sie müssen sich denken, es ist ganz dunkel auf dem untersten Deck. Und alle, die man dorthin bringt, werden wahnsinnig. Wo haben Sie nur das alles über Galeeren und Galeerensklaven gelesen? Nirgends, so viel ich weiß. Ich rudere selbst ein bisschen. Aber vielleicht haben Sie recht. Und ich habe es doch irgendwo gelesen. Bald darauf ging er fort, um sich in den Buchläden nach Gedichtbüchern umzusehen. Und ich blieb zurück voller Verwunderung darüber, wie ein 20-jähriger Banklehrling mir eine so abenteuerliche und blutrünstige Geschichte von Seeräuberei, Meuterei und Tod daherbringen konnte. Und das mit einer verschwenderischen Fülle von Einzelheiten, die alle mit völliger Sicherheit gesehen waren. Und nachdem er mir eben noch geschildert, wie sein Held nach verzweifelter Revolte gegen die Aufseher selber das Kommando über das Schiff an sich genommen und schließlich auf einer Insel ein Königreich gegründet hatte, war er davongegangen, um sich mit meinen elenden 5 Pfund die Ideen anderer zu kaufen und daran das Dichten zu lernen. Nun, ich tröstete mich mit dem Bewusstsein, seine Idee ehrlich durch Kauf erworben zu haben. Als er das nächste Mal zu mir kam, war er berauscht von all den Dichtern, deren Verse er nun erworben und gelesen hatte. Ist das nicht wundervoll? Hören Sie, ich trage die schwarzen Werften im Sinn und der schlagenden Brandung Schnee und den spanischen Seemann mit bärtigem Kinn und die herrlichen Schiffe her und hin und den ganzen Zauber der See. Ich habe noch niemals kühn gekämpft, aber mir ist, als ob ich das alles kenne. Ja, Sie haben offenbar einen besonderen Sinn für das Meer. Haben Sie es denn überhaupt jemals gesehen? Als ich ein kleiner Junge war, kam ich einmal nach Breiten. Eine halbe Stunde habe ich es gesehen, das ist alles. Aber denken Sie sich. Wenn der Sturm kommt, dann zerbrechen alle Ruder in dem Schiff und die Griffe schlagen zurück und zermalmen den Ruder um die Brust. Übrigens, haben Sie schon irgendetwas angefangen mit meiner Idee von neulich? Nein, ich wollte erst noch mehr von Ihnen hören. Woher in aller Welt wissen Sie denn alles so genau über die Ausrüstung des Schiffes? Sie haben doch keine Ahnung von Schiffen. Ich weiß nicht. Es ist alles vollkommen wirklich für mich. Bis ich versuche, es niederzuschreiben. Ich habe gestern Nacht im Bett darüber nachgedacht. Es sind mir noch eine ganze Menge neue Dinge eingefallen, die in die Geschichte hinein müssen. Ja, was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel über das Essen, das man den Sklaven gab. Verfaulte Feigen und schwarze Bohnen. Und Wein in einem Schlauch. Den reichte man sich von einer Bank zur anderen. Es ist also schon lange her, seit das Schiff gebaut wurde. Ich weiß nicht, ob es lange her ist oder nicht. Ist ja nur eine Idee. Aber manchmal erscheint es mir wirklich so, als ob ich es gar nicht erfunden hätte. Was ist Ihnen denn sonst noch eingefallen? Ach, dummes Zeug. Das macht ja nichts. Erzählen Sie es. Also, ich dachte über meine Geschichte nach und nach einer Weile stand ich auf aus meinem Bett und schrieb auf ein Blatt Papier solches Zeug, wissen Sie, wie es die Gefangenen vielleicht mit der Kante ihrer Handschellen auf die Ruder kratzen können. Das schien die Sache lebendiger zu machen. Es ist alles so wirklich für mich, verstehen Sie? Haben Sie das Papier bei sich? Ja, aber es lohnt sich wirklich nicht, es anzusehen. Es ist weiter nichts als ein Haufen Striche. Na, vielleicht könnte man es in dem Buch mitdrucken lassen. Verstehen Sie, so auf der ersten Seite? Meinen Sie? Zeigen Sie mir es doch. Zeigen Sie mir, was Ihre Leute geschrieben haben. Also, bitte, hier. Was soll es denn heißen? Ich bin entsetzlich müde. Ich bin entsetzlich müde. In was für einer Sprache ist das geschrieben? Gar keiner Sprache. Ich sagte Ihnen doch, es ist reiner Unsinn. Ich bin entsetzlich müde. Ja. Und zugleich, verstehen Sie, kommen mir alle diese Männer in dem Schiff so wirklich vor, wie wirkliche Menschen. Ich möchte das geschrieben und gedruckt sehen. Bitte schreiben Sie es bald. Nachdem er fortgegangen war, schaute ich mir den Zettel mit den Schriftzeichen genauer an. Und da nahm ich meinen Kopf sorglich zwischen beide Hände, um mich zu vergewissern, dass er nicht runterfiele oder sich rundherum drehte. Charlie Mears hatte doch keine Ahnung von Griechisch. Oder sollte das da kein Griechisch sein? Ich machte mich eilends ins Britische Museum auf, zum Leiter der Abteilung für griechische Antiken. Der machte ein verächtliches Gesicht, als er Charlies Zettel sah. Ein fehlerhaftes, absolut ungebildetes Griechisch. Aber doch Griechisch, nicht wahr? Ja, es ist ein so miserables Griechisch, dass ich mich weigere, ihm diese Bezeichnung zuzuerkennen. Es ist so, ja, wie wenn ein Sklave vom Kaspischen Meer Griechisch zu schreiben versuchte. Ach, ein Galeerensklave zum Beispiel. Galeerensklave oder nicht, ich sagte das, um es deutlicher zu machen. Und wenn man dieses fehlerhafte, absolut ungebildete Griechisch übersetzt, was heißt es dann? Es heißt, oftmals hat mich bei dieser Arbeit die Müdigkeit überwältigt. Ich bin entsetzlich müde. Ja, das ist ungefähr dasselbe. Ich ging durch die Räume des Britischen Museums, als ob ich träumte. Mir unter allen Lebenden war die Gelegenheit gegeben, die wunderbarste Geschichte der Welt zu schreiben. Die Geschichte eines griechischen Galeerensklaven von ihm selbst erzählt. Kein Wunder, dass Charlies Träume ihm als Wirklichkeit erschienen waren. Die Schicksalsgöttinnen, die so sorgfältig die Pforten jeder der aufeinanderfolgenden Verkörperungen hinter uns schließen, waren in diesem Falle nachlässig gewesen. Und Charlie blickte, obwohl er es nicht wusste, dorthin, wohin seit Anbeginn der Welt noch kein Sterblicher mit voller Erkenntnis geblickt hat. Er selber ahnte nicht das Mindeste von der Erkenntnis, die er mir für 5 Pfund verkauft hatte, und er würde ahnungslos bleiben, denn Bankbeamte verstehen nichts von Seelenwanderung, und zur kaufmännischen Erziehung gehört kein Griechisch. Es blieb nur noch übrig, Charlie zum Reden zu ermuntern. und darin sah ich keine Schwierigkeit. Aber ich hatte diese verwünschten Gedichtbücher vergessen. Er kam zu mir ein ums andere Mal, unbrauchbar, wie ein überdrehtes Grammophon, berauscht von Shelley, Byron oder Keats. Jetzt, wo ich wusste, was Charlie Mears in seinem früheren Leben gewesen war und ich alles daran setzte, kein Wort von seinem Geschwätz zu verlieren, war es mir unmöglich, ihm mein Interesse und meinen Respekt zu verbergen. Jede Minute der Unachtsamkeit konnte eine unschätzbare Offenbarung zunichte machen. Im Laufe der Tage bemerkte ich, dass er am ehesten in die für mich günstige Stimmung kam, wenn er an Gedichte geriet, die irgendetwas mit der See zu tun hatten. Da las ich ihm heimtückischerweise solche Verse vor. »Was war das?« rief König Olaf hoch am Felsenriff. »Etwas hört ich wie das Stranden von zerschlagenem Schiff.« Das ist doch noch schöner als Byron, nicht wahr? Schöner? Es ist wahr. Wie konnte er das wissen? Was? Wie konnte er das wissen, wie die Schiffe krachen und die Ruder herausbrechen und schrapp am ganzen Bord entlang gehen? Erst gestern Nacht habe ich... Aber bitte lesen Sie doch noch mal. Nein, nein, ich bin müde. Wir wollen uns lieber noch ein bisschen unterhalten. Was war denn gestern Nacht? Ach, ich hatte einen furchtbaren Traum von unserer Galeere. Mir träumte, ich sei bei einem Gefecht ertrunken. Wissen Sie, wir hielten auf ein anderes Schiff zu im Hafen. Das Wasser war totenstill, außer wo unsere Ruder es schlugen. Sie wissen ja, wo ich immer in der Galeere sitze. Nein, nein, das ist mir neu. Am vierten Ruder vom Bug, auf der rechten Seite des Oberdecks. Wir waren zu viert an dem Ruder, alle festgeschmiedet. Ich weiß noch, dass ich auf das Wasser schaute und meine Handschellen loszumachen versuchte, ehe der Kampf begann. Dann rückten wir dicht an das andere Schiff heran und ihre Kriegsmannschaft sprang über unsere Bordwand und meine Bank zerbrach und ich lag eingequetscht mit den drei anderen über mir und das große Ruder quer über den Rücken gepresst. Ja? Und? Ja, ich weiß nicht, wie wir kämpften. Die ganze Mannschaft stampfte auf meinem Rücken herum und ich konnte mich nicht rühren. Dann begannen unsere Ruderer auf der linken Seite, an ihre Ruder geschmiedet natürlich, zu heulen und rückwärts zu rudern. Ich konnte das Wasser zischen hören und wir drehten uns im Kreise herum wie ein Mistkäfer. Und so wie ich lag, konnte ich sehen, wie eine andere Galeere von der linken Seite auf uns zukam, um uns zu rammen. Ich konnte gerade meinen Kopf hoch genug heben, um ihre Segel über der Bordwand zu sehen. Wir wollten ihr Bug gegen Bug begegnen, aber es war zu spät. Wir konnten nur ganz wenig nach links drehen, denn die Galeere auf der rechten Seite hatte sich an uns gehängt und hielt uns fest. Dann, Herrgott, kam ein Krach. Unsere linken Ruder brachen in Stücke. Dann kamen die Unterdeckruder durch die Deckplanken heraufgeschossen, griff voran. Und eins flog hoch in die Luft und fiel dicht neben meinem Kopf wieder herunter. Ach, wie kam das? Der Bug der anderen Galeere schob sie durch die Ruderlöcher herein. Und ich konnte den schauderhaften Lärm von den unteren Decks heraufhören. Dann traf uns ihre Nase fast in die Mitte und wir kippten um. Und die Kerls in der Galeere von rechts machten ihre Haken und Taue los und warfen allerhand Zeug auf unser Oberdeck. Pfeile und heißen Teer oder sowas. Das brannte. Und wir gingen hoch und hoch und hoch. Auf der linken Seite und auf der rechten Seite herunter. Und ich drehte meinen Kopf herum und sah, wie das Wasser über den rechten Bordrand stieg. Einen Augenblick schien es stillzustehen. Dann floss es über und stürzte auf uns herab, die wir auf der rechten Seite lagen, und ich fühlte es mir in den Rücken schlagen und wachte auf. Einen Augenblick, Charlie. Als die See über dem Bordrand stand, wie sah das aus? Ja, es sah gerade so aus wie eine straff gespannte Gitarrensaite. Und es kam mir vor, als ob es eine Ewigkeit da stände. Ich hatte einen bestimmten Grund zu meiner Frage. ein Bekannter von mir, war mit einem Leckenschiff bei ruhiger See gesunken und hatte beobachtet, dass die Wasserfläche, ehe sie auf das Deck stürzte, einen Augenblick stillstand. Mein Bekannter hatte gesagt, es kam mir vor wie ein silberner Draht, der längs des Bordrandes gelegt war und der aussah, als ob er nie zerreißen würde. Und dann, Charlie? Was war dann? Das Merkwürdige war, dass ich mich während des ganzen Kampfes weder fürchtete noch wunderte. Es war, als ob ich schon in vielen Gefechten gewesen sei. Wenigstens sagte ich das zu meinem Nachbarn, ehe es losging. Aber der Hund von Aufseher auf unserem Deck wollte unsere Ketten nicht losmachen und uns eine Chance geben. Er sagte immer, dass wir alle nach einer Schlacht freigelassen würden. Aber das kam nie. Das kam nie. Das war ein Schuft. Ja, das war er. Er gab uns nie genug zu essen. Und manchmal waren wir so durstig, dass wir Salzwasser tranken. Ich habe den Geschmack noch im Munde. Erzählen Sie mir doch etwas über den Hafen, wo das Gefecht stattfand. Ich weiß nur, dass unser Schiff an einem Ring angebunden war, an einer weißen Mauer. Und unter Wasser war der Stein mit Holz verkleidet, damit unsere Ramme nicht beschädigt würde, wenn die Flut uns schaukelt. Das ist sonderbar. Unser Held kommandierte doch die Galeere, nicht? Und ob? Er stand oben am Bug und schrie wie ein Besessener. Es war derselbe, der den Aufseher getötet hatte. Ja, aber Charlie, ertrankt ihr denn nicht alle zusammen? Ich kann das nicht mehr ganz zusammenbringen. Die Galeere muss mit Mann und Maus untergegangen sein. Und doch kommt es mir vor, als ob der Held später noch gelebt hätte. Vielleicht kletterte er auf das angreifende Schiff. Ich konnte das natürlich nicht sehen, ich war ja tot. Ja. Wenn die Ruderknechte auf den Galeeren meuterten, wie töteten sie ihre Aufseher? Sie rissen die Bänke hoch und schlugen ihnen die Schädel ein. Es ging gerade eine schwere See. Einer von den Aufsehern auf dem unteren Deck glitt auf der mittleren Planke aus und fiel zwischen die Ruderer. Sie drückten ihn mit den gefesselten Händen gegen die Planken des Schiffes. Ganz still. Und es war so dunkel, dass der andere Aufseher nicht sehen konnte, was geschehen war. Als er fragte, wurde er auch heruntergezogen. Dann schlug sich das Unterdeck bis oben durch, von einem Deck zum anderen, und die Stücke der zerbrochenen Ruderbänke polterten an den Ketten hinter ihnen her. Und danach? Ich weiß nicht. Der Held verschwand mitsamt seinem roten Bart und roten Haar und allem. Das war, nachdem er unsere Galeere genommen hatte, glaube ich. Charlie, Sie haben mir nie gesagt, dass er rothaarig war. Oder dass er Ihre Galeere genommen hatte. Er war so rot wie ein roter Bär. Er kam vom Norden. So sagten sie auf der Galeere, als er sich Ruderer suchte. Freie Männer, keine Sklaven. Später, viele, viele Jahre später, kamen Nachrichten von einem anderen Chef. Oder er selbst kam zurück. Wohin war er denn gefahren? Nach den Buchen. Den großen, wunderbaren Buchen. Nach Furdurstrandi. Bisher hatte Charlie nichts gesagt, was nicht auf das Dasein eines griechischen Galeerensklaven gepasst hätte. Aber jetzt auf einmal schien es sich um ein verwegenes Wikinger-Abenteuer zu handeln. Von Thorfinn Karlsefnes Fahrt nach Weimland offenbar, was nichts anderes als Amerika ist, im 9. oder 10. Jahrhundert. Die Schlacht im Hafen hatte er gesehen und seinen eigenen Tod beschrieben. Aber nun wurde der Sprung in die Vergangenheit noch aufregender. War es möglich, dass er ein halbes Dutzend Leben übersprungen hatte und dass dann eine um 1000 Jahre später liegende Episode dämmerig in seiner Erinnerung aufgetaucht war? Ich erging mich in den wildesten Fantasien. Hier gab es nichts Unmögliches, wenn nur Charlies elendes Gedächtnis aushielt. Eine Woche lang sah und hörte ich nichts von ihm. Dann traf ich ihn zufällig auf der Straße mit einem Kontobuch bewaffnet. Seine Geschäfte führten ihn über die Londonbrücke und ich begleitete ihn. Halbwegs über der Themse blieben wir stehen und sahen einem Dampfer zu, der große Blöcke braunen und weißen Marmors auslud. Ein leichter Boot trieb unterm Stern des Dampfers hin, und eine einsame Kuh stand darin und brüllte. Charlies Gesicht verwandelte sich aus dem eines Bankangestellten in das eines Unbekannten und, obwohl er das selber nie geglaubt hätte, viel gescheiteren Mannes. Er schwang seinen Arm über das Geländer und sagte laut auflachend: Als sie unsere Stiere brüllen hörten, liefen die Skrölinge davon. Charlie, was sind denn eigentlich Skrölinge? Keine Ahnung. Das Wort habe ich noch nie gehört. Es klingt so, als wären es eine Art Seemöwen oder gebackene Sardinen. Ich muss jetzt zum Kassierer der Omnibusgesellschaft rüber. Wollen Sie einen Augenblick warten, dann können wir vielleicht irgendwo zusammen frühstücken. Ich habe eine Idee für ein Gedicht. Nein, danke, ich muss fort. Sind Sie ganz sicher, dass Sie nichts über Skrölinge wissen? Vielleicht sind es Pferde fürs nächste Rennen in Eschgut. Er nickte mir zu und verschwand im Gedränge. Nun kann man in der Sage von Erich dem Roten oder in der von Torfinn Karlsefne nachlesen, dass vor 900 Jahren, als Karlsefnes Schiffe zu Leifs Hütten kamen, die Leif in dem unbekannten Lande Markland gebaut hatte, die Skrölinge, und der Himmel weiß, wer sie sind, an die Küste kamen, um mit den Wikingern zu handeln, und entsetzt davonliefen, als sie das Gebrüll der Kühe hörten, die Torfinn in seinem Schiff mitgebracht hatte. Aber was in aller Welt konnte ein griechischer Galeerensklave von all dem wissen? Ich wanderte die Straßen auf und ab und versuchte, das Rätsel zu lösen. Aber je mehr ich grübelte, umso verwirrender wurde es. Eines allein schien gewiss, und diese Gewissheit ließ mir für einen Augenblick den Atem stocken. Wenn sich mir etwas klar offenbaren sollte, so würde es nicht nur ein Leben der in Charlie Mears verkörperten Seele sein, sondern ein halbes Dutzend. Ein halbes Dutzend verschiedener, getrennter Existenzen, fern auf blauen Gewässern zur Morgenzeit der Welt. Heute nach dem Mittagessen, Herr Kipling, habe ich ein Gedicht geschrieben. Darf ich es Ihnen vorlesen? Lassen Sie mich es lieber selber lesen. Sie bringen die richtige Betonung nicht heraus. Charlie? Was ist denn das hier auf der anderen Seite? Ach, das auf der Rückseite? Das ist nichts Gedichtetes, dummes Zeug, das ich gestern geschmiert habe, ehe ich zu Bett ging. Es war mir zu langweilig, nach Reimen zu suchen. Und da habe ich eben so eine Art freie Rhythmen hingeschrieben. Wir ruderten für dich, wenn der Wind wider uns war und die Segel schlaff hingen. Lässt du uns niemals frei? Wir aßen Brot und Zwiebeln, während du Städte nahmst oder eilig an Bord flohst, wenn du geschlagen wurdest vom Feind. Die Hauptleute gingen auf Deck hin und her bei schönem Wetter und sangen Lieder. Aber wir waren unten. Die Sinne vergingen uns und das Kinn sank uns auf die Ruder. Du aber merktest es nicht, denn wir schwangen immer noch hin und her. Lässt du uns niemals frei? Das Salz machte die Rudergriffe wie Haifischhaut. Unsere Knie wurden zerfressen bis auf die Knochen vom Salz. Unser Haar klebte an unseren Stirnen. Und unsere Lippen waren zerfressen bis auf die Zähne. Und du peitschtest uns, weil wir nicht rudern konnten. Lässt du uns niemals frei? Aber über ein kleines, werden wir durch die Luken verschwinden. Wie das Wasser, das die Ruder entlangläuft. Und wenn du auch den anderen befiehlst, hinter uns herzurudern, du wirst uns nicht einholen, ehe du nicht das Flugwasser der Ruder fängst und den Wind festbindest im Bauche des Segels. Lässt du uns niemals frei. Wissen Sie, das ist so ein Lied, wie Sie es auf den Galeeren singen könnten. Charlie, was ist denn Flugwasser? Das Wasser, das von den Rudern heraufspritzt. Aber werden Sie denn unsere Geschichte nicht endlich einmal fertig machen und mir etwas von dem Honorar geben? Das hängt ganz von Ihnen ab. Ach, wenn Sie mir nur gleich zu Anfang mehr von Ihrem Helden erzählt hätten. Aber Ihre Ideen sind alle so verschwommen. Ich sage Ihnen bloß das Allgemeine. Das Herumfahren von einem Ort zum anderen und die Kämpfe und so weiter. Können Sie das Übrige nicht selber auswählen? Lassen Sie doch den Helden ein Mädchen von einem Piratenschiff retten und er nach heiraten oder irgend sowas. Sie sind wirklich ein ausgezeichneter Mitarbeiter, Charlie. Ich vermute, der Held hat doch wohl noch einige Abenteuer durchgemacht, ehe er heiratete. Also gut, machen Sie einen recht gerissenen Fuchs aus ihm. Einen gemeinen Kerl, so eine Art Politiker, der überall Verträge schloss, um sie nachher wieder zu brechen. Ja, einen schwarzhaarigen Hund, der hinter den Mast kroch, wenn der Kampf losging. Wieso? Neulich haben Sie doch gesagt, dass er rote Haare hatte. Das kann ich unmöglich gesagt haben. Schwarzhaarig muss er sein. Selbstverständlich. Sie haben keine Fantasie. Ja, schön, schön. Also schwarzhaarig. Ein schwarzhaariger Kerl in einem gedeckten Schiff. Nein, nein, ein offenes Schiff, wie ein großes Boot. Aber Ihr Schiff ist doch geschlossen und gedeckt. Das steht doch fest. Sie haben es doch selber so gesagt. Nein, nein, nicht dieses Schiff. Das war offen oder halb gedeckt, weil... Das heißt... Wahrhaftig, Sie haben recht. Ich dachte mir den Helden als einen rothaarigen Kerl. Natürlich, wenn er rothaarig ist, müsste auch das Schiff offen sein. Mit bemalten Segeln. Jetzt, dachte ich, muss er sich besinnen. Jetzt muss er sich besinnen, dass er auf mindestens zwei Galeeren gedient hat. Einem griechischen Dreidecker unter dem schwarzhaarigen Politiker und dann in der offenen Seeschlange eines Wikings unter dem Mann rot wie ein roter Bär, der nach Markland fuhr. Der Teufel verführte mich, Charlies Nachdenken zu unterbrechen. Warum haben Sie eben natürlich gesagt, Charlie? Ich weiß nicht. Sie wollen sich wohl über mich lustig machen. Charlie, es ist schwierig mit Ihnen. Mit Ihnen aber auch, Herr Kipling. Der junge Mann, der da eben ein wenig gekränkt von mir fortging, war möglicherweise einer von der Mannschaft der Argo gewesen. Sklave oder Kampfgenosse von Thorfinn Karlsefne. Aber bedeutete das für meine Geschichte wirklich etwas? Meine Laune wechselte mit der Märzsonne und mit den flüchtigen Wolken. Bei Nacht oder in der Herrlichkeit eines Frühlingsmorgens war ich überzeugt, dass ich die Geschichte allerdings schreiben könnte, dass es aber schließlich doch nichts anderes werden würde als ein unechtes, überlackiertes Machwerk. Dann rief ich allen Zorn des Himmels auf Charlie Mears herab, obwohl es nicht seine Schuld war. Er schien sehr beschäftigt zu sein. Ich bekam ihn immer seltener zu sehen, indes die Wochen hingingen und die Erde sich regte und dem Frühling entgegenreifte und die Knospen in ihren Hüllen schwollen. Er machte sich nichts mehr daraus zu lesen oder von dem Gelesenen zu reden, und ein neuer Ton von Selbstgefälligkeit klang aus seiner Stimme. Ich hatte kaum noch Lust, ihn an die Galeeren zu erinnern, wenn wir uns trafen. Aber er selbst kam häufig darauf zurück, und jedes Mal wie auf ein Geschäft, aus dem sich Geld schlagen ließ. Ich denke doch, dass mir mindestens 25% zukommen, nicht wahr? Die Ideen habe ich doch alle geliefert. Ja, ja, wenn die Sache fertig ist, wollen wir drüber reden. Aber augenblicklich kann ich noch gar nichts damit anfangen. Ich weiß ja noch nicht mal, ob der Held rothaarig oder schwarzhaarig ist. Ich kann gar nicht begreifen, was Sie dabei so schwierig finden. Mir ist alles so klar wie nur irgendetwas. Wir wollen einmal die Abenteuer des rothaarigen Helden zuerst nehmen. Von der Zeit an, wo er nach Süden kam, meine Galeere nahm und nach den Buchen segelte. Wir saßen in meinem Zimmer und er starrte in die Glut des Kamins. Ein Gasstrahl puffte zwischen den Schalten hervor, fing Feuer und summte leise. Ich hütete mich wohl, Charlie zu unterbrechen. Ich hatte weder Papier noch Feder zur Hand, aber ich wagte nicht, mich zu rühren. Die Stichflamme puffte und winselte. Charlies Stimme sank fast zu einem Geflüster, und er erzählte von der Fahrt einer offenen Galeere nach Furdurstrandi, von Sonnenuntergängen auf hoher See, Abend für Abend erschaut unter der Wölbung des Segels, wenn der Schnabel des Schiffs in die Mitte der sinkenden Scheibe schnitt. Und danach steuerten sie. Das war ihr Kompass. Er sprach von einer Landung auf einer Insel und von Streifzügen in ihre Wälder, wo die Mannschaft drei Männer tötete, die sie schlafend unter den Fichten fanden. Ihre Geister folgten der Galeere, schwimmend und gurgelnd im Wasser, und die Mannschaft warf Lose und warf einen der ihren über Bord, zum Opfer für die fremden Götter, die sie beleidigt hatten. Dann aßen sie Seegras, als ihre Lebensmittel ausgingen, und ihre Beine schwollen an. Ihr Führer, der Rothaarige, tötete zwei von den Ruderknechten, die meuterten. Nachdem sie ein Jahr in den Wäldern zugebracht hatten, setzten sie Segel nach ihrem Heimatlande, und ein unablässiger Wind trug sie zurück. So sicher, dass sie alle schliefen bei Nacht. Die kleine Gasflamme im Kamin erlosch, ein ausgebranntes Scheit gab nach, und das Feuer sank knisternd zusammen. Charlie hörte auf zu sprechen, und ich sagte kein Wort. Herrgott, ich habe in das Feuer gestarrt, bis ich ganz wirr geworden bin. Ich habe es... Was wollte ich doch gleich sagen? Etwas über die Galeerengeschichte. Ach ja, 25% bekomme ich, nicht wahr? Ja, natürlich. Sie sollen haben, was Sie wollen, wenn ich mit der Geschichte fertig bin. Ich wollte das nur bestimmt wissen. Ja, ich muss jetzt gehen. Ich habe eine Verabredung. Wären meine Augen nicht verblendet gewesen, so hätte ich wohl erkannt, dass dieses gebrochene Gemurmel überm Feuer der Schwanengesang von Charlie Mears gewesen war. Aber ich hielt es für das Vorspiel zur vollen Offenbarung. Endlich würde ich die Mächte über Leben und Tod überlisten. In Wirklichkeit war inzwischen etwas geschehen, was alle meine Pläne endgültig zuschanden werden ließ und Charlies Erinnerungsvermögen bis ins Letzte zerstörte. Als er das nächste Mal zu mir kam, empfing ich ihn mit besonderer Wärme. Er war nervös und verlegen, aber seine Augen leuchteten und seine Lippen waren halb geöffnet. Ich habe ein Gedicht geschrieben, Herr Kipling. Das Beste, was mir je gelungen ist. Lesen Sie. Er drückte mir das Blatt in die Hand und zog sich zum Fenster zurück. Ich stöhnte innerlich. Das kostete wieder eine halbe Stunde, das Produkt zu kritisieren, wir sagen zu loben und Charlies Ehrgeiz zu befriedigen. Diesmal hatte ich besonderen Grund zu stöhnen, denn Charlie hatte sein sonst beliebtes, vielfüßiges Versmaß aufgegeben und sich auf ein kürzeres, abgehacktes Gereimsel eingelassen, hinter dem überdies ein besonderes Motiv lauerte. Sie gab mir ihr Herz, o Erde, o Luft, o graue See, sie ist meine. Ihr düstern Felsen, vernehmt mein Glück, freut euch mit mir, obwohl ihr nur Steine. Mein, sie ist mein, o Erde braun, schmück dich um meiner Liebe, nun mit der Zier deiner Felder zu dienen, dass der Bauer selbst, der die Pflugschar führt, mein junges Glück im Herzen spürt. Das Abendrot verkündest der Welt, und die Sonne soll es bescheinen. Sieger bin ich, Gebieter und Held, über das Herz der einen. Na? Nun, Herr Kipling? Tja, nun. Ich wirkte noch an der Dichtung, als mir Charlie schweigend eine Fotografie auf das Papier schob. Die Fotografie eines Mädchens mit einem Lockenkopf und einem einfältigen Kirschenmund. Charlie erglühte rosig bis an die Ohrenspitzen vom Mysterium erster Liebe. Ist sie nicht wundervoll? Ich wusste nicht, ich dachte nicht, dass... Es kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ja, es kommt wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Sind Sie sehr glücklich? Mein Gott, sie liebt mich. Ich schaute auf das Milchgesicht, die schmalen Schultern, schon von der Arbeit am Pult gebeugt, und ich fragte mich, wann, wo und wie er wohl in seinem früheren Leben geliebt haben mochte. Er seinerseits gab mir eine Beschreibung seines Mädchens, so glühend, wie Adam den neu benannten Tieren im Paradies die Herrlichkeit und Lieblichkeit und Schönheit Evas beschrieben haben mag. Ich hörte beiläufig, sie sei in einem Zigarrenladen angestellt, liebe schöne Kleider, und habe ihm schon 4 oder 5 Mal versichert, dass sie noch nie von einem Mann geküsst worden sei. Charlie redete weiter und weiter und weiter, indes ich, durch tausende von Jahren von ihm getrennt, über den Ursprung der Dinge sann. Ich verstand, warum die Pforten hinter unserem früheren Leben so sorgfältig verschlossen werden. Behielten wir eine Erinnerung an unser erstes Liebesgeflüster im Gedächtnis, dann wäre die Welt in 100 Jahren ohne Bewohner. So, Charlie, und jetzt unsere Galeerengeschichte. Die Galeere? Was für eine Galeere? Um Gottes Willen, machen Sie keine Witze. Ja, aber Charlie... Meinen Sie, was ich Ihnen eben erzählt habe, wäre mir nicht ernst? Sie glauben gar nicht, wie ernst es mir ist. Charlie war es widerfahren zu lieben, und die Liebe tötet alle Erinnerungen. Und daher kommt es, dass die schönste Geschichte der Welt niemals geschrieben wird.